Auf der anderen Seite, wenn wir bewusst nach einem Zugang in unser Innenleben suchen, wird uns unsere Seele mit so vielen überraschenden Schätzen belohnen. Wir entdecken, dass das dunkle Nichts, vor dem wir uns so fürchteten, gar nicht leer ist. Es ist voll. Voller ist voll. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes schwanger an Tiefe, Intuition und Kreativität. Echte schöpferische Empfängnis braucht Phasen des Nichtwissens. Um in das in tausend Farben schillernde Meer unserer Seele einzutauchen, müssen wir all unsere Konzepte von richtig und falsch, oben und unten zurücklassen. Erst jetzt kann unser Bewusstsein wahrhaft neu befruchtet werden und wir tauchen dann mit einer frischen Erkenntnis an die Oberfläche der Welt zurück. Der Mond macht uns nicht weltlich effizienter, doch er lässt uns die Magie der Welt tief und staunend erfahren. Er schenkt uns den Respekt vor dem Unbekannten und den Schöpfungsrhythmen des Lebens zurück. Aus meiner Erfahrung fällt besonders stark rational und oder extrovertiert orientierten Menschen der Zugang zu diesem Prinzip nicht so leicht. Doch ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es nicht um den Anspruch geht, jede Qualität gleichermaßen zu leben. Es geht um Bewusstwerdung und Respekt. Viel wäre uns allen schon geholfen, wenn Mann und Frau aufhören würden, miteinander zu streiten und Witze über ihr Anderssein zu machen. Ich gebe offen zu, dass mich zu Beginn der radikal verschiedene Lebensansatz meiner Frau oft zur Weißglut getrieben hat. So wie selbstverständlich bin ich davon ausgegangen, dass meine Sicht auf die Welt die bessere, die klarere, die effektivere ist. Ihre, in Anführungsstrichen, Irrationalität habe ich damals bestenfalls belächelt und leider viel zu oft heftig bekämpft. Andrea wiederum kritisierte meine pragmatische, logische Herangehensweise als kalt und herzlos. Wir brauchten Jahre, um Respekt für den Reichtum zu entwickeln, den der andere in unser Leben brachte. Ich bin ihr zum Beispiel sehr dankbar, dass sie, egal wie viel in unserem Business zu tun war, ohne jeden Zweifel und voller Begeisterung an erster Stelle Mutter unserer Tochter war. Diese beiden Frauen und ihre tiefe Liebe füreinander zu erleben, hat mich selbst immer wieder aus meinem Ehrgeiz wachgeküsst und an meine eigene Zartheit erinnert. Ich bezeichne meine Frau gern als Seele unseres Unternehmens. Früher hat es mich kirre gemacht, wenn mein stark männlich dominierter Geist ein neues Projekt logisch zurechtgedacht hatte und dann Andrea mit ihren verrückten Eingebungen wieder alles durcheinander brachte. Mittlerweile schließe ich keinen großen Business-Deal mehr ab, wenn der Bauch meiner Frau ein Veto einlegt. Egal wie verlockend und einleuchtend die Zahlen klingen mögen. Bevor wir uns kennengelernt haben, hat Andrea mit allem Herzblut als Hebamme gearbeitet. Ich liebe es, ihr auch heute noch dabei zu lauschen, wenn sie vom Mysterium der Geburt berichtet. Unser aller Leben beginnt mit einem solch unbegreiflichen Wunder. Ist es nicht schade, dass dieses Staunen irgendwann bei den meisten vollständig verloren geht und uns so blind für den wahren Reichtum der Existenz macht? In einer gewissen Weise ist meine Frau in all den Jahren noch immer wieder meine Hebamme gewesen. Unsere Andersartigkeit macht mich auch heute manchmal komplett fassungslos. Wir schaffen es auch heute noch, Momente innigster Nähe durch ein Nichtverstehen des anderen innerhalb von Minuten kaputt zu machen. Wenn ich dann nicht kämpfe, fühle ich einen uralten Schmerz. Und dieser Schmerz zieht mich in meine Mondtiefen. Zuerst bin ich hier mit einer abgrundtiefen Einsamkeit und Dunkelheit konfrontiert. Wenn ich auch dagegen nicht rebelliere, verwandelt sich der Schmerz in eine stille, im Herzen brennende Sehnsucht. Die Sehnsucht, in mir vollständig nach Hause zu kommen. In diesen Augenblicken erkenne ich ganz klar, wie wir alle immer wieder versucht sind, diese tiefe innere Sehnsucht auf andere Menschen oder Dinge oder sogar Götter zu projizieren. Und wie uns das Leben in seiner Gnade immer wieder enttäuschen muss, damit wir noch mehr loslassen und noch radikaler nach innen fallen. Und so verwandelt sich letztendlich die sehnende Suche im Außen in ein Ankommen in uns. Und dann wird es still. Stiller still. Früher habe ich mir sehr gewünscht, dass dieser Urschmerz in mir endlich ganz aufhört. Mittlerweile achte ich ihn. Er verleiht meinem Leben Tiefe. Er ist gewissermaßen mein Wächter und sorgt dafür, dass ich mich nicht zu lange in Illusionen verrenne. Er heilt mich. Er zieht mich nach Hause. Denn jedes Mal, wenn ich mich ihm stelle, fühle ich mich danach vollständiger. Er ist mein Lehrer. Er hat mir den Zugang zu meiner weiblichen Seite geöffnet. All das, was ich an Frauen bewundert bzw. belächelt habe, finde ich mittlerweile auch in mir. So bin ich zum Beispiel in Momenten abgrundtiefer Verzweiflung, der mysteriösen Unergründlichkeit und der unendlichen Liebe der einen großen Mutter in mir begegnet. Für jemanden, der sich lange Zeit an klassischen männlichen Klischees orientiert, ist dies ganz schön verstörend, aber letztendlich unglaublich befreiend. Ich kann diese tiefe, ja, ich würde sagen mütterliche Liebe nicht immer in mir fühlen, doch immer öfter. Das entspannt mein ehemals so fiebriges weltliches Streben. Es macht mich unabhängiger von weltlichen Erfolgen und lässt mich selbst die nährenden Aspekte meiner Liebe anderen Menschen gegenüber mehr spüren. Die Qualitäten des Mondes stellen dem Krieger, der Kriegerin in uns, einen Hüter, eine Hüterin an die Seite. Und das ist wunderschön. Umsetzungsimpulse. Genieße die geführte Meditation Die Hüterin des Wassers. Du findest sie im Download-Bereich auf der Webseite. Genieße häufiger Momente der Stille und des Nichtstuns. Höre ab und zu ruhige, tiefe, entspannende Musik. Höre mehr zu, wenn deine Mitmenschen sprechen. Oft wünschen sich die Menschen um dich herum gar keine Kommentare, sondern einen ruhigen, aufmerksamen Raum, in den hinein sie sich öffnen können. Zünde ab und zu abends eine Kerze an und kuschle dich allein oder mit einem lieben Menschen auf einer Couch ein. Gönne dir Meditationen, die dich mit deiner inneren Stille und Tiefe in Kontakt bringen. Bade nachts im warmen Meer. Lass dich auf körperwarmes, dem Fruchtwasser so ähnliches Wasser in deiner Badewanne oder in Schwebeübungen im Thermalwasser ein. Bleibe ruhig manchmal am Morgen noch eine Weile halbschlafend im Bett liegen und stell dir vor, dein Bett wäre ein warmer, sicherer Mutterschoß. Ruhe in dieser Erfahrung des Gehaltenseins. Langsame, sehr zarte Berührungen und Umarmungen im Bett stimulieren diese Urerfahrung der Verbindung. Eher feinere Körperarbeiten wie die kraniosakrale Therapie führen oft sehr nach innen und schenken uns die Erfahrung des sogenannten Still Points, wenn wirklich alles in uns zur Ruhe kommt. Feiere den Vollmond. Geh in dieser Nacht aus oder setz dich einfach an ein Fenster und lass diesen treuen, mystischen Begleiter der Erde auf dich wirken. Fastenzeiten, natürlich nach Rücksprache mit einem Fastenerfahrenen, und Meditationsretreats bringen dich mit der Stille in dir in Kontakt. Gibt es etwas zwischen dir und deiner Mutter zu heilen oder zu vergeben? Weiß sie, dass du sie liebst. Wenn du selbst ein Kind hast, dann halte es so oft und bewusst wie möglich. Und in Zeiten der Schwangerschaft verbinde dich oft mit dem Wesen in deinem Bauch. Sprich liebevoll mit ihm. Mach dir klar, diese 9 Monate sind vielleicht die prägende Erfahrung von Einheit und Fülle für dieses Wesen.